Telekom-Doppelfernsprecher, Allee Center, Remscheid, an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Geldautomat international der Deutschen Bank, auf dem sich ein Aufkleber befindet, auf dem die Preise der Deutschen Bank, also die Gebühren der Deutschen Bank bei Geldautomaten vermerkt sind, sowie eine Auslage des italienischen Spezialitätengeschäftes Italia Culinaria, wo einige Käseleibe, Schinken und Würste ausgestellt sind, sowie eine vergitterte Nordsee-Filiale, wo die aktuellen Angebote aushängen. Allerdings ist es hier in dieser Einkaufspassage menschenleer. Man hört eigentlich nur einige Handwerker, die eben auch zur unmittelbaren Umgebung der Fernsprecher gehören und hier mit einer Aluminiumleiter hantieren. Ansonsten hier an diesem sonntäglich verschlafenen Ort keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.